Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 75. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. 75 ist ja eine geradezu klassische Zahl für Feierstunden und Jubiläen aller Art. Es fällt gar nicht leicht, sich diese Zahl anders als von Lorbeer umrankt vorzustellen. Obwohl selbst keineswegs Primzahl, ist sie übrigens auch in dieser Hinsicht durchaus nicht uninteressant. Einerseits aus zwei Primzahlen zusammengesetzt, andererseits auf dem Boden der Ganzzahligkeit nur sehr beschränkt teilbar. Lediglich durch die ihr sozusagen als Primziffer innewohnende 5 und die 15. Wobei sich letztere wiederum aus zwei lupenreinen Primzahlziffern zusammensetzt und ausschließlich durch 5 und eine weitere Primzahl, nämlich 3, teilbar ist. Mit etwas gutem Willen ließe sich 75 also als beinahe Primzahl mit bemerkenswertem Stammbaum apostrophieren. Warum ich das alles erzähle? Aus niedrigsten Motiven. Einzig zum Zweck der Ablenkung und Verschleierung. Um nicht gleich eingangs gestehen zu müssen, dass ich zur Feier der 75. Sendung dieser Reihe gar keine solche vorbereitet habe, weil ich mich stattdessen hemmungslosem Tachinieren hingegeben habe. Und das unter Berufung auf jene altösterreichische Tradition, der zufolge die Tage zwischen 23. Dezember und 6. Jänner nur im privaten Leben einen Zeitraum, im öffentlichen hingegen ein Zeitloch darstellen und quasi gar nicht stattfinden. Wer jemals versucht hat, während besagter Zeitspanne mit hierzulande ansässigen Personen in anderen als privaten Kontakt zu treten, weiß, wovon ich spreche. Alle reden von Griechenland, aber hinsichtlich Anzahl wie auch konsequenter Einhaltung von Feiertagen sind wir, die Ösis, Europa, wenn nicht Weltspitze. Zum Ausgleich haben wir dafür meines Wissens das niedrigste faktische Pensionsantrittsalter. Naja, und heuer kam dann noch ein ganz günstig gelegenes Wochenende hinzu, das näher betrachtet ja eigentlich bestenfalls als bloße Wiedergutmachung zu zählen ist und für ein wenig ausgleichende Gerechtigkeit sorgte, nachdem wir uns um die Weihnachtsfeiertage wieder einmal fast gänzlich geprellt sahen. Der 24. an einem Samstag. Blöder geht's ja nicht. So habe ich mir diesmal ebenfalls eine Auszeit gegönnt und gefaulenzt, bis es zu spät war. Friedell hätte hieran wohl nichts auszusetzen gehabt, sang er doch selbst gern das hohe Lied des Müßiggangs. Und den Ausfall einer Radiosendung hätte er womöglich gar bejubelt. Immerhin stand er den zu seinen Lebzeiten eben erst aufkommenden Aufnahme- und Verbreitungstechniken mehr als kritisch gegenüber, weil die allgegenwärtige und allzeitige Verfügbarkeit von Ton und Bild in seinen Augen eine Abwertung der Inhalte und einen Zug zur Beliebigkeit zur Folge hätte. Eingedenk eben erlittener und noch nicht völlig verheilter Weihnachtsbeschallungswunden neige ich sogar dazu, ihm zumindest partiell Recht zu geben. Auch wenn ich die Frage in Summe natürlich etwas anders beurteile, sonst dürfte ich kaum Radiosendungen gestalten und zum freien Download ins Netz stellen. Friedells Medienkritik ist übrigens trotz der scheinbaren Macht des gegenwärtig Faktischen alles andere als obsolet. Vieles hat er im Wesentlichen durchaus richtig vorhergesehen, und gerade in jüngerer Zeit hat die grundsätzliche Skepsis Aufnahmen gegenüber wieder Auftrieb erhalten. Durch Bill Drummond etwa, der meint, die Kulturtechnik der Aufnahme müsse überwunden werden und durchaus weiß, wovon er spricht. Wer mehr darüber wissen möchte, braucht nur eine beliebige Suchmaschine anzuwerfen und nach Bill Drummond oder KLF zu befragen. Bei näherer Betrachtung scheint es mir sogar angebracht, das Jubiläum dieser Sendereihe mit dem Ausfall einer Folge zu begehen. Vielleicht sogar die einzig wirklich angemessene, Friedell gerecht werdende Form. So schnell kann schlechtes Gewissen inhaltlich gut unterbutterte Absolution erfahren und in konzeptuelle Gestaltung münden. Leidtragend sind allerhöchstens meine mobilen Hörer und Hörerinnen, die nun ihre gewohnte Streckenlänge nicht abgedeckt finden. Soviel ich weiß, schätzen es einige, diese Sendereihe nicht nur laufend, sondern im Laufen zu hören, während sie MP3-Player bewährt, leichtfüßig durchs Gelände wieseln. Was Friedell wiederum hätte gefallen können. Angesichts seiner strikten Ablehnung der sitzenden Körperhaltung wären ihm laufende Hörerinnen möglicherweise immer noch lieber gewesen als sitzende. Ich persönlich habe hier keine Präferenzen. Mir sind Hörer und Hörerinnen in jeglicher Körperhaltung stets lieb und willkommen. Wie dem auch sei, es gibt kein Herumkommen. Für nächstes Mal, das heißt Donnerstag, den 26. Jänner, verspreche ich wieder eine ordentliche Sendung mit allem Drum und Dran. Aber für diesmal ist hier Schluss. Danke, dass Sie bis hier durchgehalten haben. Für jene, die eben in Wäldern, Auen oder sonstigen Gefilden unterwegs sein mögen, kann ich nur hoffen, dass sie sich vorbeugend mit anderen erbaulichen Klängen streckenfüllend versorgt haben. Wer daheim vor Radio, Computer oder sonst wo sitzt, wird sich wohl zu helfen wissen, beziehungsweise gleich anschließend im weiteren Programmverlauf hinreichend Trost finden. Schließlich wird hier ja kein Loch in den Äther gerissen und Orange 94.0 fährt ungerührt zu senden fort, wenn auch mit augenblicklich leicht schwächelndem Signal. In diesem Sinne hoffe ich auf gütiges Verständnis für einen gepflegten Original-Wiener Schlendrian und wünsche noch einen schönen, unbeschwerten Tag. Sie hörten keine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen hat diesmal niemand. Ein wenig gefaselt hat der Gestalter der Sendereihe. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 26. Jänner 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/friedell nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.